بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السوق بيت الله دم هاند فلتن الله زيجن من هاي البمهاتشكايت سلام بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. السوق بيت الله دم هاند فلتن دم ألاباما دم بمهاتشكن دم هاشا أم تاجر des Gerichts إن ألاين ihm alleine dienen wir und ihn allein bitten wir um Hilfe. Bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns den geraden Weg leitet, den Weg derer, denen er Gnade erwiesen hat und nicht den Weg derer, denen er zürnt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, sodass wir aus ihr mit vergebenen Sünden, mit gestärktem Iman, mit vermehrtem Wissen herausgehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala niemanden diese Sitzung heute verlassen lassen, ohne dass er ihm seine Sünden alle vergeben hat, die großen und die kleinen, die offenkundigen und die insgeheimen, diejenigen, von denen er Bescheid weiß und diejenigen, die er schon vergessen hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er ist Al-Ghafur, derjenige, der viel verzeiht. Er ist Al-Ghaffar, er ist derjenige, der sehr viel verzeiht, subhanahu wa ta'ala. So dass er als Moses alayhi salatu wassalam einen Menschen getötet hatte. Als er getötet hatte, sagte er, mein Herr, verzeih mir. Allah sagte daraufhin, faghafara lah. Daraufhin hat Allah ihm verziehen. Und dieser Ausdruck im Arabischen, faghafara lah, das weist darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala sofort, nachdem Musa ihn um Verzeihung gebeten hat, ihm sofort ihn seinem Fehler verziehen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden ebenfalls verzeihen. Sowohl diejenigen, die wir in der Vergangenheit begangen haben, als auch diejenigen Sünden, die wir in der Zukunft noch machen werden. Denn jeder Mensch begeht Fehler, aber die besten derjenigen, die Fehler begehen, sind diejenigen, die sie auch dann im Nachhinein bereuen. Liebe Geschwister, wir wollen heute inshallah ta'ala uns mit ein paar Aqidah-Themen beschäftigen. Das heißt, es geht um Glaubensfragen. Und diese Glaubensfragen, sie sind in erster Linie natürlich theoretisch, aber ganz wichtig, dass wir immer im Hinterkopf behalten, dass die Aqida ist sozusagen der Motor für jeden Menschen. Wenn deine Aqida stimmt, wenn dein Iman stimmt, dann handelst du dementsprechend und richtest dein Leben danach aus. Das Wort Aqida kommt von der Wortwurzel Aqada. Und Aqada, ihr wisst, aus der arabischen Wortwurzel entstehen oder leiten sich viele verschiedene Worte ab. Und wenn man diese verschiedenen Worte anschaut, dann versteht man besser, was Aqida gemeint ist. Aus dieser Wortwurzel Aqada kommt ein arabisches Wort, heißt Al-Aqd. Al-Aqd ist der Vertrag. Und der Vertrag ist etwas, an den man sich natürlicherweise halten muss. Das ist etwas, jeder, der das Wort Vertrag hört, er kann diesen Vertrag nur verlassen, er kann die Sache nur verlassen, wenn der andere, sein Gegenüber, sein Partner, sein Vertragspartner auch damit einverstanden ist. Das heißt, man ist irgendwie mit einer Sache fest verbunden und gebunden. Und ebenfalls leitet sich daraus das Wort Uqda ab. Uqda ist der Singular von Uqad und das ist der Knoten. Und wir alle lesen im Koran al-Karim, min sharri an-naffathati fil Uqad. Al-Uqad sind die Knoten. Und ein Knoten ist auch etwas, das man nicht so leicht lösen kann. Vergleichbar, wie gesagt, mit dem Vertrag. Und Aqida ist das, was fest verankert sein muss im Herzen eines gläubigen Menschen. Und wie kann man dafür sorgen, dass etwas, woran du zu glauben hast, fest verankert wird in dein Herz? Das ist vielleicht eine wichtige Frage. Wenn Allah Azza wa Jal von dir möchte, dass du an etwas glaubst. Du hörst es, du akzeptierst es. Aber du möchtest jetzt, dass das in dein Herz gefestigt wird. Eine der wichtigsten Art und Weisen ist, dass man das, woran man glauben muss, sich öfter anhört. Das heißt, die häufige Wiederholung dessen, was du schon weißt, das wird irgendwann mal zur Aqida. Also, wir sollen verstehen, normalerweise Aqida und Glaube ist eigentlich das Gleiche oder soll das Gleiche sein. Aber wir können etwas glauben und davon fest überzeugt sein. Wir können auch etwas glauben und davon nicht so stark überzeugt sein. Wir sind überzeugt davon, aber unsere Handlungen, unsere Taten sprechen nicht dafür, dass wir davon 100% danach leben. Deswegen, wenn etwas ganz tief in dein Herz verankert ist und Teil deines Herzens geworden und unabtrennbar geworden ist, dann ist es Aqida. Und wie gesagt, deswegen auch wenn wir etwas hören, was wir schon wissen, solltest du wissen, lieber Bruder, liebe Schwester, dass gerade die Themen, die klar und deutlich sind, diejenigen sind, die am häufigsten wiederholt werden müssen, damit sie klar und deutlich bleiben. Deswegen, wenn du einen Vortrag hörst, wenn du einen Unterricht hörst, wenn du eine Khutba hörst, eine Freitagspredigt hörst, und da kommt ein Thema, das der Prediger schon einmal gesagt hat, oder ein zweites Mal gesagt, oder ein drittes Mal gesagt hat, sei bitte der Letzte, der sich darüber beschwert. Denn dieses häufige Wiederholen ist der Manhaj des Quran al-Karim. Und deswegen finden wir im Quran al-Karim häufige und zahlreiche Wiederholungen. All dies, damit das, was Allah Azza wa Jal gesagt hat, sich in dein Herz manifestiert. Und sozusagen zu einem Glaubensbestandteil in deinem Herz wird, an dem du nicht mehr zweifelst. Zweifellos ist das Edelste, womit man sich beschäftigen kann bei der Aqidah, La ilaha illallah. Und wir möchten uns über einen Aspekt unterhalten. Und zwar, wir werden inshallah ta'ala jetzt im Laufe dieses Vortrages teilweise aus dem Buch vorlesen. Einmal wie angekündigt, es geht um Fatawa von ehrenwerten Gelehrten Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, über Aqidah, in dem ihm Fragen gestellt worden sind und er die dementsprechend beantwortet hat. Aber jeder Mensch ist unterschiedlich, wenn er lernt. Die einen Menschen, sie lesen lieber, die anderen Menschen hören sich lieber was an. Und so ist es, denke ich, eine schöne Möglichkeit, jedem diese Sache auf zwei Arten und Weisen zu präsentieren. Und jeder kann sich auswählen, wie er am besten lernt. Ich versuche aber, viele dieser Sachen, die der Sheikh gesagt hat, auch mit eigenen Worten wiederzugeben, inshallah. La ilaha illallah, was meistens übersetzt wird mit es gibt keinen Gott außer Allah. Dieser islamische Monotheismus, dieser islamische Eingottglaube, sicherlich viele von uns haben schon gehört, dass die Gelehrten, nachdem sie die Ayat untersucht haben, in denen Allah Azza wa Jal von sich als den Einzigen spricht, haben sie festgestellt, durch Untersuchung der Texte, durch Analysieren der Texte, dass egal, worüber Allah Azza wa Jal spricht, wenn es um ihn als den einen und einzigen geht, haben sie gesehen, es geht immer um einen von drei Aspekten, wie wir alle wissen, und es geht um eine der drei Arten oder Kategorien des sogenannten Tawhid. Tawhid ist der islamische Monotheismus, wie wir wissen. Und diese, wir reden jetzt nicht über die Dreiteilung, das kann man an anderer Stelle lesen oder hören. Was wir wissen wollen ist, gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen Arten des Tawhid oder sind sie voneinander unabhängig? Diejenigen, die schon wissen, wie gesagt, verzeiht, wenn wir Sachen sagen, die vielleicht die meisten schon wissen oder nicht wissen, aber manchmal ist man auch überrascht, dass doch nicht jeder das weiß, was man eigentlich wissen sollte. Deswegen, die drei Arten des Tawhid, wir reden immer davon, dass Allah Azza wa Jal einzigartig ist, wenn es um die Anbetung geht. Und die arabischen Begriffe sind nicht so wichtig. Das sind keine Worte aus dem Koran direkt, so dieses Tawhid al-Uluhiyya und Rububiyya und Asma al-Sifat. Das sind keine Fachworte. Deswegen ist es nicht wichtig, dass wir die Worte unbedingt kennen. Wichtig ist für uns, dass wir verstehen, was dahinter steckt, weil das ist von uns letztendlich verlangt. Das heißt, wenn es um den einen, den Glauben an Allah als den einen und einzigen geht, dann geht es entweder darum, dass wir ihn anbeten sollen und keinen anderen. Oder es geht darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Herrscher ist in diesem Universum. Herrscher dieses Universums. Er lenkt alles. Er steuert alles. Er versorgt alle. Er macht lebendig. Er lässt sterben. Er hat alles vorherbestimmt. Er weiß alles. Ihr seht, das sind alles Aspekte seiner Taten, subhanahu wa ta'ala. Dann, als drittes, redet man von seinem göttlichen Wesen selbst, subhanahu wa ta'ala, indem man ihm Namen und Eigenschaften zuschreibt, die man keinem anderen Wesen zuschreibt. Das sind die drei Aspekte von, vom islamischen Monotheismus, von Tawhid. Die Frage ist, stehen diese im Zusammenhang? Die Antwort lautet, auf jeden Fall ja. Wie lautet der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist ganz einfach, und wenn wir diesen verstanden haben, dann verstehen wir auch, warum das, was die Menschen machen, wenn sie an Gott glauben und trotzdem den Islam nicht annehmen, warum das so abscheulich ist bei Allah subhanahu wa ta'ala und so hassenswert ist. Warum? Nehmen wir eine Kategorie. Nehmen wir zum Beispiel seine Eigenschaften und seinen Namen subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wir reden über ihn selbst subhanahu wa ta'ala. Natürlich, wenn wir über Allah sprechen, wir müssen sehr vorsichtig sein. Weil wir dürfen nur etwas sagen, was Allah über sich selbst gesagt hat, oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Allah gesagt hat. Und deswegen, Alhamdulillah, wenn wir diesem Weg folgen, können wir niemals in die Irre gehen. Geht nicht. Warum? Weil der Koran ist ja eine Rechtleitung für diejenigen, die sich an den Koran halten. Und wenn ich mich beim Koran al-Karim an die Worte halte, die Allah gesagt hat, und ich sage sozusagen nur nach, was Allah gesagt hat, da kann ich niemals in die Irre gehen. Geht nicht. Sobald du etwas anderes sagst, als was im Koran steht, kommt es darauf an. Sagen wir mal, eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala, die wir im Koran kennen, ist, dass er Al-Qadir oder Al-Qadir ist. Al-Qadir wird übersetzt mit der Allmächtige. Das heißt, derjenige, der zu allem imstande ist. Derjenige, der zu allem fähig ist. Derjenige, der alles machen kann. Diese Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala, daraus kann man logischerweise schlussfolgern, wenn er subhanahu wa ta'ala zu allem imstande ist und es niemanden anderes gibt, der zu allem imstande ist, und es kann ja nicht sein, dass es zwei Wesen gibt, die beide zu allem imstande sind, das ist logisch nicht machbar, nicht nachvollziehbar für uns, dann ergibt sich daraus, dass er auch subhanahu wa ta'ala der alleinige Herrscher ist, subhanahu wa ta'ala. Und dass es niemanden gibt, der ihn bewältigen kann, gibt es nicht. Dass es niemanden gibt, der ihn besiegen kann. Dass es niemanden gibt, der über ihn stehen kann, subhanahu wa ta'ala. Weil er hat zu allem die Macht. Also muss alles andere, hierarchisch gesehen, unter ihm untergeordnet sein. Und hier sehen wir, das ist die erste Kategorie, die wir nennen meistens mit den Namen und Eigenschaften Allahs. Und daraus ergibt sich automatisch, dass er der alleinige Herrscher ist in diesem Universum. Daraus ergibt sich wiederum der dritte Aspekt des Tawhid, und zwar, dass er subhanahu wa ta'ala der Anbetung würdig ist und sonst niemand. Denn wenn er der Herrscher ist von allem und er ist der Versorger von allem, dann ergibt sich daraus automatisch, dass wir niemandem in Demut danken und verherrlichen, wie ihn subhanahu wa ta'ala, da letztendlich alles von ihm kommt. Und deswegen, wenn wir jetzt den Koran al-Karim lesen, das ist ein Aspekt, liebe Geschwister, auf den wir hinaus wollen. Vielleicht diese Sache wissen viele. Aber jetzt, lieber Bruder, wenn du den Koran al-Karim aufschlägst und liest, dann bitte versuch das jetzt zu verinnerlichen. Versuch das herauszulesen. Auch, das kannst du auch mit der deutschen Sprache machen. Schlag den Koran auf und schau nach, wenn Allah Menschen zu La ilaha illallah aufruft. Und ihr werdet natürlich merken, dass die meisten Aufrufe Allah subhanahu wa ta'ala zu La ilaha illallah beziehen sich auf welchen Teil des Tawhid? Richtig, auf den Uluhiyya-Teil. Das heißt, dass Allah ruft den Menschen auf, ihn alleine anzubeten, ihn alleine anzurufen, für ihn alleine zu opfern und so weiter und so fort. Das heißt, es geht um die Gottesdienste, die Ibadah. Meistens. Das hat Gründe, aber das ist nicht unser Thema. Jetzt, wenn du das liest in den Ayat, versuch mal herauszulesen, woran Allah subhanahu wa ta'ala diesen Aufruf festmacht. Das heißt, womit er das begründet. Warum? Und du wirst sehen, dass er dadurch, dass er in den gleichen Ayah oder vorher oder nachher oder im Zusammenhang den anderen Aspekt des Tawhid erwähnen wird. Warum? Weil da ein starker Zusammenhang ist. Schauen wir uns ein Beispiel an aus Surat Maryam. Und zwar geht es um das Gespräch zwischen Ibrahim und seinem Vater. Allah sagte, إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. O mein lieber Vater, warum dienst du dem, was nicht hört und nichts sieht und dir nichts nützt? Mein lieber Vater, warum dienst du dem, was nicht hört, nicht sieht und nichts nützt? Aus dieser Ayah, liebe Geschwister, Allah alleine weiß, wie viel Nutzen man schöpfen kann für seinen eigenen Glauben und zur Argumentation und wie Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim diese Worte eingegeben hat, dass er in diesem Satz mehrere Sachen macht, die für uns richtungsweisend sind. Der eine Aspekt ist ein Aspekt des Anstandes. Denn ihr wisst, sein Vater war ein Götzendiener. Er hat sogar die Götzen hergestellt für die Leute, damit sie anbeten. Das heißt, er weiß, dass er sie selbst produziert hat sogar. Aber trotzdem hat Ibrahim a.s. seinen Vater auf schönste Art und Weise angesprochen. Er sagte nicht zu ihm, ja, Abi. Abi wäre mein Vater. Er sagte, ja, Abati. Und dieses Wort, ja, Abati, das ist, was im Deutschen übersetzt worden ist mit mein lieber Vater. Das heißt, so eine freundlichere Art der Ansprache. Und hier lernen wir, dass eben der Birr, die Güte den Eltern gegenüber, unabhängig ist von der Religion der Eltern, sondern sie auch so ein Recht der Eltern ist, eben weil sie diejenigen sind, die dich bezeugt haben und noch viel mehr Sachen, gute Sachen für dich getan haben. Aber hier, was uns interessiert, was der Aqida-Aspekt, aber ihr seht, man kann das eine vom anderen nicht trennen, weil der Aqida-Aspekt, ja, es ist ein, der Vater ist ein Mushrik, aber diese Aqida hat Ibrahim nicht dazu gebracht, sich von seinem Vater zu distanzieren. Weil sein Vater war sogar jemand, der ihn aufgefordert hat, andere anzubeten außer Allah und das Volk. Und ihr kennt die Geschichte von Ibrahim a.s. Also wie gesagt, wir können sehr viel daraus lernen. Aber was uns interessiert hier, er sagte, warum dienst du dem, was nicht hört und nicht sieht und dir nichts nützt? Wie viele Aspekte des Tawhid beinhaltet diese Aussage? Warum dienst du dem, der nicht hören kann, nicht sehen kann und dir nicht nützen kann? Also jeder, der aufzeigt, sagt erstmal eine, wenn was einfällt. Der Bruder war zuerst schon. Ja. Du sagst alle drei. Okay, dann musst du sagen, wo die drei sind. Dann zweite, dann die Ibadah, also das heißt, wo ihm Kind so etwas und Namen und Eigenschaften. Die Eigenschaft ist, dass er nicht führen kann. Sehr, sehr schön. Sagt ihr, ich wiederhole es mal, falls vielleicht nicht jeder mitbekommen hat. Oh mein Vater, mein lieber Vater, warum dienst du? Ganz klar. Der Aufruf, dass du nicht diesen dienen sollst, den du dienst, sondern nur Allah alleine. Also haben wir den Aspekt der Anbetung. Jemandem, der nicht hören kann und nicht sehen kann. Das sind Eigenschaften. Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wenn er sie abspricht, diesen Götzen, dann meint er damit, dass Allah diese Eigenschaften hat, logischerweise. Drittens, وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا, und dir nichts nützt, das ist die Fähigkeit, der Qudra. Wir haben vorhin über die Macht gesprochen, Allahs, Qadir, Qadir, Qudra, das ist die Qudra Allah, seine Allmacht. Also, subhanallah, eindeutig hat Ibrahim a.s. diesen Zusammenhang hergestellt, zwischen der Anbetung und den anderen beiden Aspekten des Tawhid. Subhanallah, der ihm diese Worte eingegeben hat. Und jetzt, liebe Geschwister, wenn jetzt ein Gelehrter diese Aya liest und er erkennt daran drei Aspekte des Tawhid, kann man dann im Nachhinein sagen, die uns vorausgegangen rechtschaffenen Menschen haben keine Dreiteilung des Tawhid erwähnt? Und deswegen dürfen wir auch nicht sagen, der Tawhid besteht aus drei Teilen. Das macht keinen Sinn. Weil hier geht es einfach darum, das, was im Koran steht, den Menschen näher zu bringen, zu erklären, zu vereinfachen. Der Prophet a.s., wie hat er den Leuten das Beten beigebracht? In erster Linie dadurch, dass er einfach vorgebetet hat. Er hat vorgebetet, die Leute haben ihm nachgemacht. طيب, kann jeder, nur weil er gesehen hat, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam betet, wissen, bei dem Salah, was er gemacht hat, welcher Teil seines Gebetes ist Bestandteil des Gebetes, also musst du machen, sonst hast du nicht gebetet. Und welcher Teil des Gebetes, wenn du ihn vergessen hast, du kannst am Ende zwei Vergesslichkeitsniederwerfungen machen, als Ausgleich. Und welcher Teil, den er gemacht hat, das Ganze abrundet, Verzierung ist für das Gebet, sozusagen kommt dafür zusätzliche Belohnung, aber davon ist die Gültigkeit nicht abhängig, Sunna-Teile sozusagen. Wie soll man das können, es sei denn, man hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam öfter beobachtet beim Salah, oder man hat ihn gesehen, wie er gehandelt hat in bestimmten Situationen, wenn er zum Beispiel etwas vergessen hat zu sagen oder im Gebet einen Fehler gemacht hat oder ähnliches. Und dieses Verständnis, das hat man, indem man das analysiert. Würde doch auch keiner kommen und sagen, es ist falsch, das Gebet in der Hinsicht in drei Teile zu teilen. Dinge, die Bestand, Rukun sind, Dinge, die Wajib sind, Dinge, die Sunna sind. Würde auch keiner sagen. Und deswegen auch beim Tawhid ist es das Gleiche. Das macht überhaupt nichts. Auch wenn der Prophet a.s. nicht ausdrücklich darauf hingewiesen hat, so nennen wir diese drei Kategorien, die Ibrahim so gesagt hat, bei bestimmten Namen, um das den Leuten einfacher zu machen. Ich denke, diese Sache ist eindeutig. So viel zur 25. Fatwa. Wir gehen dann weiter zur 26. Also ich habe die Frage nicht vorgelesen, aber es geht darum, den Zusammenhang zwischen den drei Aspekten des Tawhid. Tayyib. Bei der 26. Was ist das islamische Urteil über die folgende Auslegung von La ilaha illallah? Es bedeutet, die tiefe Überzeugung, alle Dinge zu verwerfen und sie nach Allah zu richten. Das heißt, dass er schadet und nützt, lebendig macht und sterben lässt. Niemand anderes schadet und nützt. Allah ist derjenige, der Schaden und Nutzen in die Dinge legt. Welchen Aspekt des Tawhid hat der Fragende analysiert oder angesprochen? Wenn er sagt, es geht darum zu glauben, dass Allah derjenige ist, der nützt und schaden kann. Und niemand anderes kann Nutzen bringen und Schaden bringen. Welchen Aspekt hat Allah subhanahu wa ta'ala in dieser, der Fragende in dieser Stelle erwähnt? Die alleinige Herrschaft Allahs, seine Rububiyya, seine Macht, dass er derjenige ist, der diese Sachen bestimmt hat, der geleitet hat. Es geht um den Rububiyya Aspekt, dass er der Rabb ist. Es gibt keinen Rabb außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, ohne dass wir die Antwort des Gelehrten rahimahullah ta'ala, möge Allah mit ihm barmherzig sein, mit allen anderen Gelehrten lesen, wissen wir automatisch, was seine Antwort sein wird. Seine Antwort wird sein, diese Auslegung ist nicht falsch, aber sie ist unvollständig. Das heißt, die Aussage ist richtig, aber sie ist unvollständig. Also ist sie nicht ganz richtig, kann man sagen. Und deswegen auch die erste Aussage, die Antwort, die er sagte, diese Aussage ist unvollständig, denn dies ist lediglich eine Bedeutung von La ilaha illallah. Ansonsten, liebe Geschwister, ihr wisst ja, dass das Wort Ilah im Arabischen, die entsprechende Übersetzung Deutsch lautet Gott, und das ist derjenige, der angebetet wird, ob zu Recht oder zu Unrecht, sprachlich gibt es keinen Unterschied, aber wenn man sagt La ilaha illallah, dann meint man eben, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige Gott ist, der als einziger angebetet werden darf. Das finden wir öfter. Dieses Prinzip, dass man etwas erläutert, gemäß einem Teil der Bedeutungen des Wortes. Du hast ein Wort, dieses Wort beinhaltet verschiedene Bedeutungen. Und jetzt jemand erklärt dieses Wort gemäß einer dieser Bedeutungen. In welchem Thema findet man das häufig? In welchem Thema findet man das häufig, dass etwas interpretiert wird und jemand anderes es anders interpretiert und am Ende ist eigentlich, das eine schließt das andere gar nicht aus, sondern das eine ist, kann man sagen, eine Ergänzung des anderen. In welchem Bereich, in welcher islamischen Disziplin findet man das häufig? Gib mir ein Beispiel. Zum Beispiel, Fiqh Salah, oder Fiqh Zakat. Zum Beispiel, Fiqh Zakat gibt es eine Meinung der Gelehrten, die dann zum Beispiel besagt, dass man, wenn man Schulden hat, oder wenn jemand bei einem Schulden hat, dass er von den Schulden dann die Zakat einfach abziehen kann. Und dann gibt es wieder einen anderen Teil der Gelehrten, die ebenfalls seine Beweise bringen, die sagen, dann, das darf man nicht so machen. Ja, aber das ist keine eine Interpretation von einem Wort, das verschiedene Bedeutungen beinhaltet, wovon der eine nur eine Bedeutung genommen hat und der andere eine andere genommen hat. Das ist eine Verständnisfrage von bestimmten Ayat, wie man das verstehen kann. Ja. Wie bitte? Im Tafsir. Also das meinte ich auch. Aber hast du ein Beispiel? Da vielleicht, hast du ein Beispiel? Das Wort Fitna. Das Wort Fitna, ja. Das hat ja verschiedene Bedeutungen. Und ich kenne zwar nicht die Bedeutung, aber ich habe dann mal gehört, dass in manchen Ayaten Fitna eine andere Bedeutung hat als in einer anderen. Taib. Taib. Ja, das Wort Jihad, das hat ja auch mehrere Bedeutungen. Taib. Ich brauche ein konkretes, weil ich halt jemand ein konkretes will. Also. Dann führst du aus. Also. So, ja, das zum Beispiel, es gibt natürlich bei den Arabern, speziell bei Quraysh, dass einige zum Beispiel gesagt haben, Aula Mastumun Nisa, meinen wir damit den Beischlaf, andere meinen damit, wir meinen damit nur das Berühren. Ja, das ist kann man akzeptieren. Kann man akzeptieren. Ich stelle von Tarut, also meine den Tarut. Ja. Jetzt gibt es manche, die sagen, dass zum Beispiel Götzendienst und andere den Ungerechten oder so, also das wären halt eigentlich. Richtig, ja, das ist richtig, ja. Und wie kann man das sagen? Ganz einfach, weil das Wort Tara. Also das Wort Tarut lässt sich ableiten von dem Verb Tara. Tara bedeutet einfach nur die Grenze überschreiten. Dass man als Diener seine Grenze überschreitet. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, er hat seine Grenze überschritten, indem er jemanden anderes außer Allah angebetet hat. dann ist es eine korrekte Bedeutung des Wortes Tahut. Wenn aber jemand kommt und sagt, damit ist gemeint, dass man seine Grenze überschreitet, indem man andere dazu aufgerufen hat, dass sie einen selbst anbeten, dann sagen wir, das ist auch eine Bedeutung von Tahut. Wie Allah sagte, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Das heißt also sinngemäß, dass Allah fordert uns auf, nicht nur Allah alleine anzubeten, sondern auch den Gottesdienst allen anderen gegenüber zu verweigern. So. Dame, du wolltest noch ein anderes Beispiel? Nein. Ich würde sagen, zum Wort Ibn haben einige gelernt, dass zum Beispiel mit Kamel übersetzt, andere mit Planeten. Also das ist sozusagen für das gleiche Wort verschiedene Bedeutungen. Wir haben halt, wie gesagt, einige das so übersetzt, andere das so. Ja, es gibt Wolken auch. Wolken. Planeten. Vielleicht war ein Beispiel. Aber das ist kein Problem. Das ist, was ich wollte. Und auch zum Beispiel, ihr kennt vielleicht Surat Amma yatasa'alun an Naba'il Azim. An Naba'il Azim auf Arabisch ist die gewaltige Kunde. Okay? Also das heißt, wonach fragen sie sich? Sie fragen sich nach der gewaltigen Kunde, über die sie sich uneinig sind. Dann, was ist diese gewaltige Kunde an Naba'il Azim? Es gibt zwei Ansichten unter den Gelehrten. Welche sind das? Und? Ich habe den Tafsir dazu gemacht. Ja? Es gibt noch eine zweite, und zwar, das ist eben der? Damit der Koran gemeint? Koran al-Karim. Ja, mit Qiyama oder Koran al-Karim. Wonach fragen Sie sich? Nach der gewaltigen Kunde, über die Sie sich uneinig sind. Manche Tafsir-Gelehrten sagen, damit ist der Koran gemeint, Sie sind sich darüber uneinig. Warum sagen Sie, der Koran al-Karim ist damit gemeint? Weil Allah Azza wa Jal im Koran, im Surat Sad sagt, قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ. Sprich, er ist eine gewaltige Kunde, von der ihr euch abwendet. Von der ihr euch abwendet. Und deswegen, das ist eine Art von Tafsir. Denn Allah Azza wa Jal an anderer Stelle im Koran sagt er, was Nabaun Azim ist. Oder, besser gesagt, bedeuten kann. Und deswegen sagen manche Tafsir-Gelehrten, das ist damit gemeint. Und diese Art von Tafsir nennt man Tafsir Koran mit Koran. Das heißt, man erläutert den Koran mit dem Koran. Und es gibt einen Tafsir für die Geschwister, die Arabisch sprechen, der das wunderbar macht. Also einfach bezaubernd, kann man sagen, wie er das gemacht hat. Das ist Tafsir von wem? Fadilat al-Sheikh al-Shanqiti. Genau, Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah ta'ala. Der, was ist ein Gelehrter dieses Zeitalters gewesen ist, möge Allah ihm beim Herzen sein, schon länger gestorben ist, Muhammad al-Amin, Rahman. Das Tafsir, was ist Adwa'ul-Bayan. Ja? Wenn du da liest am Anfang nur das Vorwort, dann wirst du verrückt in der Hinsicht, wie großartig er interpretiert hat. Und auch logische Sachen, aber den Zusammenhang musst du erstmal sehen. Selbst wenn jemand den Koran auswendig kennt, heißt es, er sieht den Zusammenhang zwischen den ganzen Ayat und erkennt da an dieser Stelle, dass Allah hier das andere erläutert. Ja? طيب. Jetzt sagen manche Gelehrte, wie wir gesagt haben, An-Naba'ul Azim, die gewaltige Kunde, ist Yawm al-Qiyamah. Andere sagen, haben wir gesagt, es ist der Koran al-Karim. Die zwei Aussagen. طيب. Es gibt eine dritte Ansicht und darauf wollen wir schließlich hinaus. Wir sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Warum? Weil der Koran al-Karim ist dasjenige Buch, der die Menschen oder das die Menschen zum Glauben an den Tag der Auferstehung aufruft. Insofern ist das eine Teil des anderen. Ja? Deswegen haben manche Gelehrte gesagt, An-Naba'ul Azim, die gewaltige Kunde, ist der Koran, der zum Glauben an den Tag der Auferstehung aufruft. So, hast du jetzt einen Widerspruch? Du hast keinen Widerspruch. Und das findet man sehr, sehr oft. Das findet man sehr, sehr oft. Und deswegen darf man nicht denken, dass es hier Widersprüche sind. Nein, das sind ergänzende Aussagen. Der eine hat das Wort interpretiert gemäß einem Teil, gemäß eines Teiles der Bedeutung. Und der andere hat das Gleiche gemacht und somit ist das eine Ergänzung für das andere, Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Tayyib. Das ist, wie gesagt, die Antwort oder die wesentliche Antwort auf die Frage, die wir gerade eben vorgelesen haben. Und deswegen möchte ich auch den letzten Teil einfach mehr oder weniger überspringen und nur sagen, das Problem ist, dass manche Leute La ilaha illallah falsch interpretiert haben, indem sie gesagt haben, La ilaha illallah bedeutet zu glauben, dass es nur einen Gott gibt. Und sie meinen damit, und das ist jetzt das Entscheidende, sie meinen damit, das ist die vollkommene Interpretation. Wenn sie sagen würden, aus La ilaha illallah ergibt sich der Glaube, dass man nur an einen Gott glaubt, alhamdulillah, ist kein Problem. Das ist richtig. Aber wenn du sagst, das ist die komplette Bedeutung von La ilaha illallah, das ist falsch. Weil dann würdest du ja sagen, das haben ja manche Philosophen gesagt, beziehungsweise manche unwissende Muslime, die sagen, ich glaube an Gott. Er betet nicht, er fastet nicht, er macht keinen Hajj, er macht gar nichts im Islam. Er sagt aber, ich glaube an Gott und mein Herz ist sauber und ich mag die Menschen, ich tue ihnen gut. Und ich spende auch ab und zu und hauptsache ich tue niemandem was Schlechtes. Warum? Weil er glaubt, zu glauben, dass es nur einen Gott gibt, reicht aus und wird ihn erretten. Und das ist nicht die Aqidah von Ahl Sunnah. Aqidah Ahl Sunnah ist, dass man auch handeln muss gemäß dem, woran man glaubt. Tayyib. Gehen wir zur darauf folgenden Frage. Die 27. So banal sie klingt, trotzdem haben wir damit mit vielen Leuten ein Problem. Sie lautet, welche ist die wichtigste Pflicht der Geschöpfe? Jeder von uns weiß oder sollte wissen, dass die wichtigste Pflicht der Geschöpfe diejenige ist, dass man keinen anbetet außer Allah. Also La ilaha illallah. Und das Paradebeispiel dafür ist der Hadith von Mu'adh ibn Jabal, beziehungsweise von Abdullah ibn Abbas. Er berichtet, dass der Prophet a.s. Mu'adh ibn Jabal in den Jemen sandte und zu ihm sagte, إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. Du wirst ein Volk der Schrift antreffen, so rufe sie zum Bekenntnis auf, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und dass ich der Gesandte Allahs bin. Warum sage ich, diese Sache ist so banal? Banal im Sinne von, sie ist klar und deutlich und einfach und nichts Kompliziertes, weil das ist unsere Religion. Unsere Religion ruft auf zu Sachen, die der Mensch sehr einfach nachvollziehen kann, verstehen kann. Aber das Problem ist, dass wenn wir mit anderen Menschen über unsere Religion sprechen, verzetteln wir uns öfter in Nebensächlichkeiten und vergessen das Wesentliche. Wenn wir über jetzt zum Beispiel ein aktuelles Ereignis sprechen, das wir alle sicherlich mitbekommen haben, dieses Ereignis, wo es über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging, ist es eine neue Angelegenheit? Nein. Sie ist uralt, so alt wie es Propheten gibt. Weil Allah Azza wa Jalla sagte im Koran al-Karim, dass zu jedem Gesandten, Allah sagt im Koran, Surat al-Dhariyat, dass zu jedem Gesandten, den Allah unter den Menschen geschickt hat, zu ihnen gesagt wurde, Sahirun aw Majnun. Ja, zu jedem wurde gesagt, Zauberer oder ein Verrückter. Und beides ist ein nichts anderes als ein Ausdruck dafür, dass er ein Lügner ist, der kein wahrer Prophet ist. Das soll damit gesagt werden. Egal, wie du es nennst. Ob du sagst Dichter oder Wahrsager oder wie auch immer. So. Das heißt, es ist also nichts Neues. Schauen wir uns an ein Gespräch, das Allah subhanahu wa ta'ala für uns aufgezeichnet hat, beziehungsweise aufgezeichnet, meine ich damit, für uns erzählt hat, berichtet hat im Koran al-Karim, zwischen Musa alayhi salatu wassalam und dem Pharaon. Musa wird in diesem Gespräch beleidigt. Und schaut an, wie Musa darauf reagiert hat. Und wir wollen, weil wir sagen, ja, sind, inshallah, zumindest wollen wir sein von Ahl al-Quran, das heißt Leute, die dem Quran folgen, und wir sagen zu uns Ahl Sunnah, das heißt, wir wollen der Sunnah des Propheten sallallahu alaihi folgen, dann müssen wir natürlich gucken, wie hat yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich weiß, das ist jetzt nicht so ganz direkt im Thema, aber ihr werdet sehen, der Aspekt ist nicht zu trennen von Aqidah und von Prioritätensetzung. In Surat al-Shu'ara, das ist die 26. Surah des Koran al-Karim, sagte Allah, قال فرعون وما رب العالمين. Der Pharao sagte, was ist der Herr der Weltenbewohner? Was ist das, wozu er uns aufruft? Was ist das? قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Musa sagte, es ist der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr nur glauben würdet. قال لمن حوله ألا تستمعون. Pharao sagte zu den Leuten, die um ihn herum waren, hört ihr nicht zu, was er sagt? Merkt ihr nicht, was er will? Er will, dass ihr aufhört, mich anzubeten, den einen Schöpfer anbetet. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Jetzt hat Musa eine Aussage gemacht, die ihn noch in Anführungsstrichen provokativer ist für Pharao, ihn noch mehr stört. Allah sagte, Musa sagte, er ist euer Herr. Und er war auch schon der Herr eurer Vorväter. Das ist keine neue Sache, die ich euch erzähle. Daraufhin sagte Pharao, inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun. Wahrlich, dieser Gesandte, der zu euch entsandt worden ist, ist ein Verrückter. Das ist die Beleidigung. Wie hat Musa darauf reagiert? Hat er diese Beleidigung mit einer entsprechenden Beleidigung beantwortet? Wie hat er überhaupt diese Beleidigung zurückgewiesen? Allah sagte subhanahu wa ta'ala, qala rabbul mashriqi wal maghribi wama baynahuma in kuntum ta'qilun. Moses sagte, nachdem er beleidigt worden ist, er ist der Herr des Ostens und des Westens und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr nur Verstand besitzen würdet. Wie hat also Musa a.s. auf diese Beleidigung reagiert? Die Antwort lautet, gar nicht. Gar nicht. Diese Beleidigung hat ihn nicht aus der Fassung gebracht. Musa a.s. hat eine Botschaft. Seine Botschaft ist La ilaha illallah. Und er versucht das ihm zu verklickern. Und er lässt sich auch nicht aus dem Konzept bringen, nur weil er ihn mir als Verrückten will. Ist okay, du hast da verrückt, kein Problem. Reden wir weiter jetzt. Ja? Und das finden wir im Koran al-Karim an mehr als einer Stelle. Weil, wie gesagt, haben alle Propheten wurden beleidigt. Und wenn der Prophet beleidigt wird und er würde darauf eingehen, dann er kommt nicht zu seinem Ziel. Sein Ziel ist es ja nicht, dass dieser Mensch recht geleitet wird. Das kann er gar nicht. Weil er kann gar nicht sein Herz wenden. Kann er gar nicht. Sein Ziel ist es, die Botschaft zu vermitteln. Auf die vorgeschriebene Art und Weise. Das ist ganz wichtig für uns. Und dass wir Muslime unser Aqidah an erster Linie stellen. Das heißt, sie ist für uns maßgeblich. Und die Propheten, die Allah uns über ihnen berichtet im Koran, sie sind für uns Vorbilder. Sie sind diejenigen, an die wir uns orientieren, nicht andere. Und unsere Emotionen, zweifellos, sie kommen vom Iman. Aber sie müssen in diesem Rahmen bleiben. Ja? Und dazu gibt es einen sehr schönen Hadith von Sa'd ibn Ubadah radiallahu ta'ala an. Er ging einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, also als Vorgeschichte soll man verstehen, also ich versuche das jetzt ganz kurz so auszudrücken, als Vorgeschichte soll man verstehen, wenn man als im Islam jemand anderes etwas vorwirft, ihn beschuldigt, etwas haram gemacht zu haben, dann Das bleibt im Islam nicht einfach so unbestraft. Entweder du, also vor Gericht meine ich jetzt, ja, entweder du beweist deine Aussage oder du wirst vom Richter dementsprechend zurechtgewiesen. Weil es geht hier um die Würde. Die Würde darfst du einen Menschen nicht einfach so verletzen. Darfst du nicht. Und hier geht es, wa'ala billah, um den Vorwurf von Zina. Möge Allah uns davor bewahren. Sa'd im Quran Karim, Allah in Surah An-Nur, hat uns beigebracht, dass wenn jemand einem anderen Person diese schwere Sünde vorwirft, dass er vier männliche, redliche, unbescholtene Zeugen haben muss. Wenn er das nicht hat, dann gilt er gesetzlich gesehen als Lügner. Er gilt gesetzlich gesehen als Lügner, selbst wenn er die Wahrheit gesprochen hat. Und er wird als Fasik bezeichnet, Frevler, und sein Zeugnis wird für immer verworfen. Deswegen, der Muslim muss sehr aufpassen, was er über andere Menschen sagt. Sa'd radiallahu anhu konnte aber eine Sache nicht verstehen. Ich sage jetzt in meinen Worten ausgedrückt. Er sagte sich, ich kann das verstehen, wenn ein Mann kommt und über einen anderen Mann etwas Schlimmes sagt. Und ich meine immer das gleiche Schlimme, was ich vorhin gesagt habe. Er kann das verstehen, wenn ich jetzt hinausgehe und über jemand anderes eine schlimme Sache sage, dass ich das beweisen muss und auch vier Zeugen haben muss. Weil warum soll ich überhaupt über andere Menschen schlecht reden? Wegen was? Aber er sagte sich, das ist okay, aber es kann doch nicht sein, dass wenn das um meine eigene Frau geht, dass ich dann auch vier Zeugen haben muss. Wo soll ich ihn herkriegen? Das war sein, sein Gedanke. Und deswegen ging er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, o Gesandter Allahs, wenn unser einer einen Mann bei seiner Frau vorfindet, soll er dann wirklich vier Zeugen hervorbringen? Und hier, also ihr müsst auch verstehen, liebe Geschwister, also manche Leute, sie nehmen diesen Satz wortwörtlich. Sie sagt, bei meiner Frau einen Mann vorfindet. Ja, ach, ihr nehmt den Satz, jeder gesunden Verstand hat, der weiß, was er damit in Wirklichkeit ausdrücken will, nur das sagt er nicht mit Worten, weil der Prophet versteht ihn, und es gibt Dinge, die spricht man nicht aus. Aber die Gelehrten sagen, manchmal muss man Sachen beim Namen direkt nennen, und manchmal jeder versteht das. Deswegen, wenn man in einem wissenschaftlichen Unterricht ist, man erwähnt die Sachen beim Wort ganz genau, damit es keine Missverständnisse gibt. Aber hier, Sa'd weiß, was er meint, der Prophet weiß, was er meint, geht nicht an, sie ist ein Mann, dem eine Frau stehen, darum geht es nicht. Sondern es geht um das, was ich vorhin gesagt habe. Er sagt, unser einer findet bei seiner Frau einen Mann vor, und dann soll er vier Zeugen suchen? Er will sagen, bis ich vier Zeugen geholt habe, die Sache ist vorbei. Das Ereignis ist nicht mehr aktuell. Dann sagt der Prophet, na'am, jawohl. Das ist das Gesetz Allahs subhanahu wa ta'ala. Das war bevor das Gesetz der Mula'ana herabgesandt worden ist. Aber das ist, wie gesagt, das war das Gesetz. Und in anderen Worten gilt auch mehr der Wege immer noch so. Dass man seine Aussage grundsätzlich beweisen muss. Tayyib. Dann sagte Sa'd, radiallahu anhu, kalla walladhi ba'athaka bilhaq. Er sagte, auf gar keinen Fall. Ich schwöre bei demjenigen, der dich mit der Wahrheit entsandt hat, ich werde nicht zögern, ihn einen Kopf kürzer zu machen. Wortwörtlich sagt er, ich werde mein Schwert sofort rausziehen in so einer Situation. Sofort. Tayyib, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf reagiert? Denn die Worte von Sa'd radiallahu anhu sind harte Worte. Weil wenn du das so betrachtest, der Prophet sagt was und er verwirft diese Aussage offensichtlich und sagt nein. Aber liebe Geschwister, es gibt eine ganz wichtige Sache in diesem Moment, die wir verstehen müssen. Sa'd radiallahu anhu hat mit Sicherheit nicht die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam als Gesetz Allahs zurückgewiesen. Niemals. Weil selbst du, dir kam das schwer vor, als du das gehört hast. Wie kann er sowas sagen? Du würdest es auch nicht sagen können. Du kannst es auch nicht sagen. Deswegen, das ist nicht der Punkt. Sondern der Prophet hat uns mitgeteilt, es gibt Diener unter den Dienern Allahs, die, wenn sie bei Allah schwören, Allah dafür sorgt, dass ihr Schwur der Wahrheit entsprechen wird. Inna min ibadillah man idha aqsama 'ala Allah la abarra. Es gibt Diener unter den Dienern Allahs, die eine Stufe bei Allah erreicht haben. Wenn sie bei Allah schwören, dann wird Allah dafür sorgen, dass die Sache genauso geschehen wird, wie diese, eine Karama für diesen Menschen. Eine Ehrerweisung, eine Gunst, aber ein Geschenk für diesen Menschen, damit er seinen Schwur nicht bricht. Allah gibt ihm das, was er wollte. Da gibt es eine ganz, es gibt auch eine andere Begebenheit, und hat einmal stattgefunden, dass eine Person hat einmal den Zahn einer anderen Person gebrochen. Und dann hat der Verwandte der Frau, die diesen Zahn der anderen Person gebrochen hat, geschworen, ich schwöre bei Allah, ihr Zahn wird nicht gebrochen werden. Meint wegen Wiedervergeltung, wegen Qisas. Weil der hat das anderen getan, dann gibt es nur Gerechtigkeit. Und dann tatsächlich ist das auch so geschehen, weil die anderen haben dann verziehen. Ja? Und das, was ich gesagt habe. Hier auch Sa'd Ar-Riyan sagte, ich schwöre bei demjenigen, der dich mit der Wahrheit entsandt hat, wenn ich das, bei mir, ich würde ihn einen Kopf kürzer machen. So, das sinngemäß ausgedrückt. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila sayyidikum. Schaut euch euren Stammesführer an. Offensichtlich hat er mit den Leuten seines Stammes gesprochen. Schaut euch euren Stammesführer an. Innahu la ghayur. Er ist wirklich eifersüchtig. Er ist wirklich eifersüchtig. Und dann der Prophet alaihi wasallam macht jetzt eine kleine Korrektur dessen, was Sa'd gesagt hat. Denn der Prophet alaihi wasallam, er kann die Sache nicht so stehen lassen, damit nicht andere Leute denken, dass das richtig war, wie er reagiert hat. Weil es war nicht richtig, wie er reagiert hat. Ich habe gesagt, er hat das nicht zurückgewiesen in dem Sinne, aber trotzdem, die offensichtliche Bedeutung der Aussage ist eine Zurückweisung. Auch wenn er das mit Sicherheit nicht so gemeint hat. Deswegen hat der Prophet gesagt, schaut euch euren Seyyid an, euren Stammführer, Masha'Allah, was für Eifersucht er hat. Aber dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich bin aber eifersüchtiger als er. Ich bin aber eifersüchtiger als er und Allah ist noch eifersüchtiger als ich. Was sollen wir daraus verstehen? Nicht wie manche Leute gesagt haben, wenn die Leute gedacht haben, das bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam würde ihm nicht nur einen Kopf, sondern zwei Köpfe kürzer machen. Das ist ein falsches Verständnis. So, was du daraus verstehen sollst, lieber Bruder, liebe Schwester, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm sagen will, hör mal zu, deine Eifersucht ist gut, aber übertreib es damit nicht. Deine Eifersucht ist gut, aber denk nicht, nur weil ich dir gesagt habe, doch, du musst vier Zeugen bringen, dass meine Eifersucht weniger ist als deine. Und dass ich dir damit sagen will, ist kein Problem, lass die Sünde, wie sie ist. Nein. Aber du sollst verstehen, Eifersucht in erster Linie soll gebühren wem? Allah subhanahu wa ta'ala. In erster Linie Eifersucht soll sein gegenüber dem Gesetz Allahs. Was ist das für eine Eifersucht, die das Gesetz bei Allahs ablehnt und du machst dein eigenes Ding? Das ist keine Eifersucht. Das ist eine falsche Eifersucht. Und deswegen gibt es zwei Arten von Eifersucht. Die eine, die mit dem Gesetz übereinstimmt und die andere, die dem Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala widerspricht. Und die eine interessiert uns, die andere interessiert uns überhaupt nicht. Die andere interessiert uns, die andere interessiert uns überhaupt nicht. Und das ist sehr wichtig. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, sinngemäß, dass diese Art der Eifersucht, wenn sie im richtigen Rahmen ist, dann ist sie in Ordnung. Geht sie, übersteigt sie den Rahmen, dann ist sie nicht in Ordnung. Und liebe Geschwister, im gesamten Koran, an 9 verschiedenen Stellen, wurde ein Gesandter der Gesandten, entweder Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder Musa alaihi salam oder Nuh alaihi salam, die drei wurden im Koran Karim 9 Mal als Majnun bezeichnet. 9 Mal. Yani verrückt. 9 Mal. Und sie wurden auch als Wahrsager und als Sahir, als Zauberer und als Kazzab. Kazzab ist jemand, der lügt. Einfach nur lügt. Bodenlose Lügner. Weil Kazib und Kazzab ist nicht genau das Gleiche. Ja? Das heißt, diese Arten von Beleidigung. Keine einzige Stelle im Koran Karim berichtet uns davon, dass der Gesandte diese Beleidigung mit einer ebenbürtigen Beleidigung entgegnet hat. Gibt es nicht. Keine einzige. Sondern was wir lernen sollen, weitermachen. Weitermachen auf die richtige Art und Weise. Und deswegen, wie ich gesagt habe, als wir gesprochen haben, als ich erwähnt habe, dass die erste Pflicht des Dieners ist, La ilaha illa aufzurufen, nicht verblenden lassen. Ja, es ist gut, dass man mit dem Propheten Sassanam spricht, dass man über seine Sunna spricht, dass man über seine Sira spricht, damit die Leute wissen, wer ist dieser Prophet sallallahu alaihi wasallam. Damit, ihr müsst wissen, liebe Geschwister, die meisten Menschen sind arme Menschen. Die werden betrogen, die werden reingelegt, die werden in das Licht geführt. Die Leute haben keine Ahnung. Sie lassen sich, die werden informiert von Leuten, die sie ihnen keinen aufrichtigen Ratschlag geben. Sie vermitteln ihnen ein falsches Bild. Also versuch du ihnen ein gutes Bild über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu vermitteln. Das ist alles gut, Alhamdulillah. Aber wichtig, nicht vergessen, das ist nicht das Ziel der Da'wah. Es bringt ihm und dir letztendlich nichts, wenn du ihm sein Bild über den Propheten sallallahu alaihi wasallam korrigiert hast, aber er nicht La ilaha illallah gesagt hat. Okay? Deswegen, einfach, dass wir nicht die Priorität vergessen. Wie gesagt, man kann aber trotzdem sehr wohl über seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam berichten, um ihm, wie gesagt, in ein richtiges Licht wieder zu rücken. Und außerdem sowieso, unser Prophet alaihi wasallam braucht weder dich noch mich, sondern Allah subhanahu wa ta'ala wird derjenige sein, der seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam ehrt und schützt. Und es reicht schon, dass Allah azza wa jall an vier Stellen im Koran al-Karim seinen Namen erwähnt hat, Muhammad im Koran al-Karim. Die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, die ewigen Worte, die wir bis zum Tag der Auferstehung yani lesen werden, die niemals verändert werden, die reinen heiligen Worte, bei denen du sogar Zuflucht suchen darfst, diese Worte Allah subhanahu wa ta'ala, darin wird Muhammad sallallahu alaihi wasallam viermal namentlich erwähnt. Und als ein Sahabi namentlich erwähnt wurde von Allah subhanahu wa ta'ala, fing er an zu weinen. Das ist eine Ehre. Das ist eine Ehre, dass jemand erwähnt wird beim Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, durch Allah subhanahu wa ta'ala. Dann machen wir inshallah ta'ala noch eine letzte Fatwa für heute inshallah ta'ala. Und zwar geht es um die 28. Das ist jetzt ein neues Kapitel. Das Kapitel heißt Ibadah, der Gottesdienst. Ibadah, liebe Geschwister, kommt vom arabischen Verb Abada. Und aus dem Wort Abada oder aus dem Verb Abada lassen sich verschiedene Worte ableiten. Unter anderem das Verb Abada bedeutet dienen. Und das Wort Abide, Abid bedeutet Sklave oder Diener. Und wir Menschen sind alle in einer Hinsicht Diener Allahs. In einer anderen Hinsicht sind wir teilweise Diener Allahs und nicht. Und das Wort Ibadah ist eben der Vorgang, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Und es gibt verschiedene Formen dieser Anbetung, aber was wir verstehen sollen, ist, dass die Anbetung Allahs auf zwei Grundpfeilern aufgebaut ist. Eine Al-Mahabba, das andere Ta'zim. Das heißt, die Mahabba ist die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und Al-Ta'zim ist die Verherrlichung Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind die Grundpfeiler einer jeden Ibadah. Und das Wort Ibadah beinhaltet auch, dass man sich für Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt. Weil auf Arabisch sagt man, At-Tariq al-Mu'abbad ist der geebnete Weg. Ein Weg, der geebnet ist. Hat also keine Erhöhungen mit der Erhöhung ist die Überheblichkeit jetzt in diesem Fall gemeint, sondern ist alles flach. Für Allah subhanahu wa ta'ala ergibt sich jeder und macht sich dem Boden gleich. Die Frage lautet, welche Weisheit verbirgt sich hinter der Schöpfung der Dschinn und der Menschen? Diese Frage ist so gewaltig, dass Allah azza wa jalla diese Frage selbst beantwortet hat im Koran al-Karim. Aber was wir wissen wollen, oder was wir verstehen wollen, ist, dass die Schöpfung eine Sache ist, liebe Geschwister, die wir teilweise nachvollziehen können, zum größten Teil aber nicht verstehen können. Und der Mensch soll verstehen, dass er von Allah Grenzen bekommen hat. Genauso wie dein Auge nicht durch die Wand schauen kann, und genauso wie du mit deinen Ohren nicht unendlich weit hören kannst, genauso kann dein Verstand nur in einem bestimmten Rahmen verstehen. Das merkt man sogar unter den Geschöpfen selbst. Ein Tier versteht nicht so wie ein Mensch und ein Kind versteht nicht so wie ein Erwachsener. Und zwei Erwachsene, der Intelligente und der Weniger, verstehen auch nicht gleich. Deswegen, der Mensch hat seine Grenzen bekommen und Allah gibt seinen Rizq, seine Versorgung und zweifellos gehört die Verstandesschärfe auch zur Versorgung. Vergibt er, wie er will, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wenn du eine Sache nicht verstehst, eine Weisheit nicht verstehen kannst, eine Hikmah, vor allem sagt man, Hikmah ist Weisheit, nicht verstehen kannst, warum ist das so im Islam? Warum ist das Gesetz im Islam so? Warum hat Allah das so gemacht? Dann du sollst wissen, erstens einmal, zur Aqida von Ahlus Sunnah gehört, dass Allah Azza wa Jal Al-Hakim ist. Al-Hakim ist derjenige, der in jeder Aussage und in jeder Tat, die er macht, subhanahu wa ta'ala, eine Weisheit hat. Das heißt, er macht nichts Sinnloses. Allah sagt, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَّقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Habt ihr etwa gedacht, geht um die Leute, nicht an Tag der Auferstehung glauben, habt ihr etwa gedacht, dass wir euch zum Spaß erschaffen haben und dass ihr nicht zu uns zurückkehren werdet? Habt ihr das gedacht? فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ فَتَعَالَ, تَعَالَ heißt hoch erhaben sei er, kommt vom Wort Ulu, Ulu ist die Höhe. فَتَعَالَ, subhanahu wa ta'ala, ta'ala heißt möge er hoch erhoben sein, subhanahu wa ta'ala. In Wirklichkeit und auch im übertragenen Sinne, sei er hoch oben, subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt Allah, sagt, deswegen nach dieser Ayah sagt er, فَتَعَالَ اللَّهُ, das heißt hoch erhaben sei er, al-Malik, der König, al-Haqq, der König, der wahre König, subhanahu wa ta'ala. Weil wenn jemand etwas erschafft, einfach nur zum Spielen, wie ein Kind, da gibt es keine Weisheit dahinter. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist aber nicht so. Allah azza wa jalla, alles was er tut und sagt, hat Weisheit. طيب, deswegen, das ist die erste Sache, woran du glauben sollst. Ich weiß es nicht, aber Allah weiß es, subhanahu wa ta'ala. Das ist ganz wichtig. Warum? Weil das ist eine Tür, durch die ein Nicht-Muslim versuchen wird oder versuchen kann, dich an deinem Glauben zweifeln zu lassen. Er sagt dir, was macht das für einen Sinn? Das Gesetz so, so, macht doch kein, eigentlich wäre das doch vernünftiger, so und so, ja? Bestimmte Gesetze im Islam. Er stellt sie in Frage. Aber warum stellt er sie in Frage? Weil er die Weisheit dahinter nicht versteht. Ja, subhanallah. Du verstehst die Weisheit dahinter nicht, also leugnest du es. Das heißt, als Kind, du wirst es immer leugnen und Erwachsener vielleicht, du wirst daran glauben. Und Erwachsener, also wenn du erwachsen bist, du wirst merken, als Kind, das war ja Quatsch, was ich gemacht habe. Das heißt, du gibst selbst zu, dass du die Wahrheit nicht änderst, dadurch, ob du daran glaubst oder nicht. Sie bleibt immer noch die gleiche Wahrheit. Aber weil du dich entwickelst, glaubst du plötzlich daran. Dann stell dir vor, ein Mensch entwickelt sich nicht. Er hat Pech gehabt, richtig? Deswegen lieber, der Glaube soll lieber für alle gleich sein, indem wir den Leuten sagen, hör mal zu, es kann sein, du verstehst es, kann sein, du verstehst es nicht, aber es ändert nicht an der Tatsache, dass es so ist. Deswegen, wir glauben fest, dass alles, was Allah gesagt hat, Weisheit hat. Auch wenn du es nicht weißt und dir komisch vorkommt. Und die Weisheit hinter der Schöpfung der Menschen und der Dschinn, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran selbst, dass er und das schließt auch, er sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي. Das heißt, ich habe die Dschinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen, damit sie mich anbeten. Und im Tafsir heißt es, لِيَعْبُدُونِ heißt لِيُوَحِّدُونِ. لِيُوَحِّدُونِ. Das heißt, damit sie an mich als den einzigen Gott glauben. Damit sie Tawhid machen mir gegenüber. Und deswegen, subhanallah, welchen Wert hat ein Mensch dann noch, wenn er den eigentlichen Sinn, weswegen Allah ihn erschaffen hat, nicht erfüllt. Ein Mensch, Allah hat ihn erschaffen, ihm Augen gegeben und Ohren und weiß nicht was, und am Ende, der Grund, warum er erschaffen hat, er erfüllt das nicht. Ja, subhanallah, stell dir mal vor, du kaufst ein Auto und es fährt nicht. Was machst du damit? Stell dir vor, du kaufst ein Computer und der fährt nicht hoch. Was machst du damit? Der Mensch dient Allah nicht. Was macht er hier überhaupt? Was für einen Sinn hat er? Liebe Geschwister, und das Problem ist, dass mit dem Beispiel des Menschen ist doch viel schlimmer. Weil der Mensch hat einen Verstand bekommen, den er manchmal nicht nutzt. Allah sagte, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى. Meint der Mensch etwa, dass er außer Acht gelassen wird? Und es gibt viele weitere Verse, die darauf hinweisen, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine große Weisheit hat in der Schöpfung der Menschen und der Djinn und nämlich ihm zu dienen, subhanahu wa ta'ala. Und der Gottesdienst ist, sich vor Allah azza wa jal aus Liebe zu ihm zu erniedrigen und ihn, um ihn zu verherrlichen. Dies geschieht dadurch, dass man entsprechend den Vorschriften das, was er befohlen hat, tut und das meidet, was er verboten hat. Allah Ta'ala sagte, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit und euch belohnen für eure Geduld, die ihr gezeigt habt. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.